Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest hier heute, wie die Zuschauer sehen können, schön aus dem Landtag. Mit meinem Gast stelle ich für die Zuhörer noch mal ganz kurz vor. Ich bin Thorsten Sommer, einer von den 20 Piraten. Mein Hauptarbeitsfeld sind Arbeit, Gesundheit, Soziales und der Hauptausschuss. Im Hauptausschuss werden so Sachen wie Staatsverträge unter anderem besprochen. Gut, wir sind heute hier, um über die aktuellen Plenartage kurz zu sprechen. Die laufen ja noch, heute ist erster Tag. Wird bis Freitag noch gehen. Wird bis Freitag gehen. Bis wann habt ihr Freitag angesetzt? Freitag ist nachmittags. Ich müsste schauen, kann ich dir sofort sagen. Plenar ist Freitag angesetzt bis 13 Uhr. Wir haben danach, Quatsch, gar nicht wahr, bis 14.30 Uhr. Wir haben danach aber noch eine Krypto-Party hier für Fraktion intern, einfach um das Thema hier auch auf die aufs Tableau zu bringen. Also quasi mit all die Leute, die jetzt nicht hauptsächlich mit IT und so beschäftigt sind. Genau, wir haben ja ganz viele wissenschaftliche Mitarbeiter und auch Mitarbeiter, die wir jetzt nicht hauptsächlich nach IT-Grundkenntnissen ausgewählt haben, sondern nach fachlichen Kenntnissen in anderen Bereichen, Referenten natürlich. Und da ist natürlich schon mal so ein bisschen Wissen zu verteilen sinnvoll. Gut, fangen wir mit dem Wichtigsten an, Datenschutz. Ich filme gerade wunderschön deinen Monitor ab. Das, was wir immer sagen, sollen wir nicht machen, also soll die Presse nicht machen auf unseren Parteitagen. Du hast extra eine Seite aufgemacht, erzähl mal ganz kurz, was das ist. Ja, die Seite passte ganz gut zu der Mehrzahl unserer Anträge in diesem Plenum. Sag Nein zu PRISM, dem globalen Spionageprogramm der NSA, PRISM Break, also prism-break.org. Kann man auch halt auf Deutsch umstellen, wie ich das hier schon gemacht habe. Da gibt es eine schöne Software-Sammlung, was man denn so alles tun kann, angefangen von Tor-Server-Bundles, was schon ein bisschen erweitert ist, über HTTPS Everywhere bis zu Mail-Verschlüsselung, findet man da alles wunderbar erklärt, verlinkt. Schöne Anlaufseite, um ein bisschen digitale Selbstverteidigung zu üben. Genau. Damit können wir perfekt in die Plenartage einsteigen. Genau. Du hast schon gesagt, die Mehrzahl der Anträge sind darauf ausgemünzt. Was hattet ihr so im Portfolio für diese Plenartage? Also Schwerpunkt unserer Anträge ist ganz klar PRISM Tempora. O Tempora O Mores ist der Hauptantrag an der Stelle in meinen Augen. Wieder die Aushöhlung von Grundrechten, Demokratie und digitaler Kultur durch zügellose Überwachung. Daniel Schwert hat den gar wunderbar vorgestellt. Der Antrag richtet sich halt gegen Überwachung, nicht nur in dem Ausmaß, sondern grundsätzlich gegen Überwachung. Am Beispiel des Ausmaßes von Tempora von PRISM hervorragend. Ich kann jedem nur empfehlen, sich den entsprechenden Redeslot nochmal anzuschauen. Werde ich an diese Stelle nochmal reinschneiden, dann so schön über den Monitor werde ich das legen, damit ihr das seht. Dann genau, könnt das wäre toll. Ich habe heute auf Twitter schon gelesen, es gab wohl das große Bullshit-Bingo mit, das ist kein Landesthema, wer denkt denn an die Kinder? Terrorismus, ich weiß nicht, ob Kinderschändung auch dabei war. Ja, selbstverständlich, Kollege Wiesenbach von der CDU, Kinderpornografie, ohne Bestandsdatenauskunft, ohne PRISM, ohne, also dass wir überhaupt noch leben, verdanken wir nur den amerikanischen Geheimdiensten. Was haben wir denn gemacht, als es die noch nicht gab? Also ich meine, wir sind ja schon ein bisschen älter als Rasse. Als Rasse, oh, böse. Ich meine jetzt als Menschen. Als Menschen, genau. Ja, auch da haben wir gelebt. Du hast völlig recht, es ist kompletter Unsinn. Gut. Ohne das weiter erklären zu wollen, es ist kompletter Unsinn. Kollege Wiesenbach hat sich auch in diverse Widersprüche verhaspelt da. Das war ein absoluter Traum. Auch die Rede ist zu empfehlen. Vielleicht hört man den einen oder anderen Piraten im Hintergrund, wie er gerade den Kopf auf den Tisch legt. Etwa so laut wie die Klimaanlage hier. Ich weiß nicht, ob die CDU ihre Slots ins Internet befreit. Können wir mal gucken. Nein, die Slots der Plenardebatte werden alle ins Internet befreit. Ah, super. Das ist sehr praktisch. Ja, so, das werde ich jetzt nicht verlinken. Dann müsst ihr euch selber die Mühe machen. Ja, landtag.nrw.de, da findet ihr was. Zweite charmante Sache, die ich gelesen habe, wo du vielleicht was zu sagen kannst, könntest. Ich hatte in der Mittagspause ein bisschen Zeit. Zitat habe ich gelesen, Sie wissen aber schon, dass Ihre Fraktion ja zur Bestandsdatenauskunft zugestimmt hat. Großartig, beim zweiten Antrag zu PRISM heute, beziehungsweise zu Tempora an der Stelle, nicht zu PRISM. Britisches Überwachungsprogramm Tempora ist unionsrechtswidrig, Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien einleiten. Und zwar kann man ein Vertragsverletzungsverfahren auch dann einleiten, wenn nur ein Verdacht besteht. Logisch. Mhm. Wie soll ich ja ein Verfahren bei Beweis, Erstverfahren, dann Entscheidung, ob bewiesen oder nicht. Dementsprechend kann man das bei Verdachtsfällen schon anstreben, dieses Verfahren. Das hat der Nico Kern eingebracht, auch ein hervorragender Antrag zu dem Thema. Und da kam der Kollege der FDP auf den Trichter und sagte, hey, ja, wir sind ja total dabei, aber wir müssen natürlich schauen, wie das überhaupt machbar ist. Und ansonsten Freiheit und hast du nicht gesehen. Und eigentlich ist das das Thema der FDP. Und daraufhin hat Frank Herrmann grandios mal nachgefragt, man kann ja Nachfragen stellen im Plenum, ob der Kollege der FDP denn schon wüsste, dass die FDP im Bund der Bestandsdatenauskunft zugestimmt hätte. Auch da kann ich nur empfehlen, sich das Video auf der Landtagsseite anzuschauen. Das Herumlavieren ist großartig dann. Ja, ich habe das, es taucht sowas auf, dann geht die große Kiste auf und Frau Dr. Schnarrenberger wird rausgezogen. Ja, die einzige Liberale, die gar keine Liberale ist, sondern eigentlich Pirat. Großartig, ausnahmsweise bei Lanz mal ein großartiger Slot. Sie kämpft da ja seit, aufgepasst, zahlenmäßig, seit 23 Jahren gegen nach eigenem Bekunden. Ich musste schmunzeln. Aber sie macht das ja wirklich. Ja. Und sie ist ja die einzige Standfeste in der Regierungsbank da. Der Rest ist ja komplett unglaubwürdig. Muss man sich ja nichts vormachen. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass, ich meine, 2005 ist das Echelon-System in Bad Aibling und den anderen Standorten eingestellt worden. Und das ist in Absprache mit den Deutschen, den Franzosen eingestellt worden. Dass es danach ein Nachfolgesystem gibt, war irgendwie klar. Und dass dann die deutschen Bundesregierungen, egal ob sie jetzt rot-grün waren oder schwarz-gelb, dass dann die gleichen Leute mir jetzt erzählen, hey, davon konnten wir nichts wissen. Das ist komplett unglaubwürdig. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen an dich als Parlamentarier, also einer von wenigen von uns, die ja schon wirklich, ich sag mal, die Parlamentsluft schnuppern, die also auch wissen, was so dahinter steckt. Ne? Also als Laie draußen, selbst ich, der hier öfters reinkomme, habe ja nicht so wirklich den 100% Überblick, was hier alles läuft. Es gibt Geheimdienstausschüsse, es gibt Ausschüsse für Landessicherheit und was auch immer das auf Bundesebene gibt. Wenn die davon nichts gewusst haben, wie blöd müssen die sein? Ich frage mal wirklich platt. Ja, es ist ja auch definitiv, also gerade wenn du die Geheimdienste ansprichst, es ist ja im Endeffekt eine Zickmühlen-Situation für die. Also eine Lose-Lose. Entweder sie wussten es wirklich nicht, dann haben sie ihren Job nicht richtig gemacht. Oder sie wussten es, dann haben sie gegen unsere Verfassung und gegen sonstige Gesetze bei uns verstoßen, und zwar massiv. Also das ist schon sehr traurig. Hatte eben schon Hauptausschuss angesprochen, wir hatten letzte Woche die Anhörung des Berichtes des Landesverfassungsschützers, des Obersten, Herrn Freier, der hat dem Hauptausschuss da Bericht erstattet. Wir hatten auch nur 2 Dutzend Nachfragen. Von den 2 Stunden Berichterstattung hatten wir, glaube ich, einen Anteil von, naja, lassen wir es mal 70% gewesen sein. War sehr interessant. Kann ich auch empfehlen, sich das Protokoll mal durchzuschauen. Und wieder ein kleines Gewinnspiel mache ich gerne. Wer schafft mir hinterher zu sagen, wer das Zitat gebracht hat eines Bio-Deutschen, der kriegt von mir ein Bier ausgegeben. Ihr habt es gehört, seht zu. Also großartig, Bio-Deutscher. Ja, der Zusammenhang erschließt sich auch nicht eben. Aber auch da ist halt der Punkt, der Landesverfassungsschutz in seinem oder mit seinem Vorsitzenden, Herrn Freyer, hat definitiv von sich gewiesen, jemals irgendetwas darüber gewusst zu haben. Was natürlich Sache ist, die haben durchaus eine Zusammenarbeit mit amerikanischen Geheimdiensten, das sagen die. In dem Metier wird immer wieder auch aus Gründen der Deniability, also der Verneinbarkeit von dem Wissen von Zusammenhängen, nur Informationen werden weitergegeben, empfangen genommen, aber nicht nachgefragt, wie die erhalten worden sind oder wie die errungen worden sind. Und da muss man ganz klar sagen, Informationen, die unter Folter beschafft worden sind, Informationen, die über solche Spähprogramme beschafft worden sind, alles das dürfen wir eigentlich gar nicht verwenden. Wenn wir da also auch nur ahnen, dass dem so ist, dann hat unser Verfassungsschutz und der BND gefälligst einfach diesem Datenspiel nicht zuzustimmen. Dann macht man da einfach nicht mit. Und das ist halt sehr traurig, das wird anscheinend nicht gemacht. Und die parlamentarischen Kontrollgremien, die du angesprochen hast, die sind in ihren Befugnissen sehr übersichtlich. Am schlimmsten ist an der Stelle dieses G10-Gremium. Da kriegt man ja noch nicht mal raus, wer drin ist. Auch wir Parlamentarier nicht. Was ist das G10-Gremium? Das ist ein Kontrollgremium, um die Geheimdienste auf Bundesebene zu überwachen, da wird Bericht erstattet und also von den Geheimdiensten selber. Aber es gibt natürlich keine Ausschussprotokolle dazu, da wird nichts transparent gemacht. Man weiß halt noch nicht mal, wer drin sitzt. Das ist, finde ich, am interessantesten. Ja, ist schon sehr strange, ne? Ja. So, ich stelle mal eine Frage zwischendurch. Du als Volksvertreter, Parlamentarier, der seit Jahren im Internet unterwegs ist, fühlst du dich jetzt durch die ganzen Informationen, die Amerikaner von dir haben, durch deine jahrzehntelange Internetnutzung erpressbar? Nee. Das ist ja das Schöne. Gerade wir Piraten bewegen uns ja jetzt nicht neu in den Kreisen von Datenschutz und Bürgerrechten. Uns ist ja genauso klar wie den meisten sonstigen Menschen, die sich jetzt nicht parteipolitisch orientiert haben, sondern sich einfach nur technisch da bewegen. Uns war klar, dass das möglich ist. Also war uns auch eigentlich klar, dass das gemacht wird. Dass das jetzt so öffentlich gemacht wird durch Edward Snowden, übrigens alle Daumen hoch, dass das so öffentlich gemacht wird, ist natürlich auch für uns, diese Gewissheit dann zu haben, ist ja was ganz anderes, als das immer nur zu erwarten oder damit wirklich daran gedacht zu haben, ist ja eine ganz andere Geschichte, als die Gewissheit zu haben. Und ich glaube, davon können wir ausgehen, dass es wirklich so ist. Trotzdem ist es ja so, dass die meisten von uns extrem datensparsam umgehen. Beispielsweise werdet ihr von mir nicht ganz so viele Bilder in diesem Internet finden. Also es ist schon sehr übersichtlich, das beschränkt sich fast ausschließlich auf irgendwelche öffentlichen Termine, die ich mal hatte. Mhm. Es gibt maximal zwei ungefähr 64x64 Bit große Bilder meiner Kinder in diesem Internet. Alles, was da sonst drin steht, Telefonnummern, völlig egal. Selbstverständlich steht bei mir die Adresse drin als Volksvertreter, keine Frage. Ansonsten ist es sehr übersichtlich. Ein bisschen Schulbildung steht drin, solche Sachen. Alles, was wirklich ins Private geht, hat niemals den Weg in dieses Internet gefunden. Das ist ja unser Prinzip. Deswegen sitze ich ja auch hinter der Kamera und man sieht mich sehr selten, weil ich bin halt der Bürger, der nicht lesen sollte. Du bist jetzt gewählterweise Abgeordneter und du solltest transparent sein in dem Maße, dass man nachvollziehen kann, was du machen kannst. Genau. Oder was du machst, wo du Geld herkriegst, welche Beeinflussung du unterliegst, ne, wie es eigentlich für jeden Politiker sein sollte. Halt nicht komplett offen für irgendwelche Auslandsgeheimdienste oder sonst irgendwas. Genau. Hat ja nichts damit zu tun. Selbstverständlich ist klar, dass ich ausführe, wo ich Geld herbekomme, wobei das bei mir halt einfach die Abgeordnetenbezüge sind und noch eine Immobiliengeschichte, aber auch das ist dargelegt. Übrigens nur mit Einnahmen, nicht mit Ausgaben dazu. Deshalb glauben der ein oder andere, hey, der ist reich, ist er gar nicht, ist gelogen. Aber wir haben uns extra dazu verpflichtet, oder wir machen das auch extra, dass wir die positiven Einkünfte angeben und die negativen Einkünfte nicht direkt abziehen, die können wir mit angeben, aber wir machen nicht zuerst die Rechnung, sondern geben wirklich an der Stelle die Rohdaten wieder, bis natürlich zu dem Punkt, wenn ich jetzt Mieteinnahmen beispielsweise habe, dann muss ich zusehen, dass ich die an irgendeiner Stelle entweder zusammenfasse, wenn es mehrere Wohnungen beispielsweise sind, wenn es nur eine Wohnung ist, dann muss ich das anders darstellen. Anonymisierung, Schutz des Mieters. Genau, klar. Keine Frage. Das ist eine Zwickmühle, ganz klar. Ja, ja, da kommen wir ab und an an Grenzen, aber auch da haben wir bis jetzt immer eine vernünftige Lösung gefunden. Und das ist ja auch darstellbar, das sind die finanziellen Abhängigkeiten und das war's. Was immer wieder interessant ist übrigens, wenn man so zu so Podiumsdiskussionen eingeladen ist, die haben dann meistens so ein Paket fertig gemacht für die Abgeordneten, die sich bequemt haben, da hinzukommen, fürs eigene Marketing, großartig. Bis auf Schokolade lasse ich immer alles da. Also Tasten habe ich genug. Wir haben auch hier Fraktionstasten notfalls. Ich brauche auch keine teuren Flaschen Wein. All das brauche ich nicht. Also wenn ihr mich mal zu einer Podiumsdiskussion einladen wollt, Schoki reicht. Ja, das ist mir auch gefallen. Wir schreiben so ein bisschen ab, aber der Punkt passt gerade ganz gut. Es gibt vom Innenministerium dieses Landes eine schöne Broschüre über Korruption von Beamten. Ja. Da hat man dann sich eine Schauspielerin gemietet, das Pantomime, die dann alles darstellt und so richtig schön. Ich möchte nicht wissen, was das kostet, Hochglanz, aber ist egal. Wo gesagt wird, du als Staatsdiener, wenn du für 2,50 Euro die Bratwurst annimmst, Korruption fängt schleichend an. Genau. Und dann sehe ich, dass ein Herr Steinbrück 1, irgendwas Millionen in einem Jahr macht. Und ich frage mich, wenn ich mit 2,50 Euro in dieser Broschüre schon dargestellt werde, gefährdet zu sein, als normaler Mensch. Du hast völlig recht. Wir kommen damit übrigens direkt zur Bundestagswahl. jedes Mal, wenn Bestechung von Abgeordneten 108e, ihr kennt das alle, 108e im Bundestag aufs Tableau kommt, wird es abgelehnt. Und zwar nicht nur von der CDU, auch von der SPD. An der Stelle braucht es Piraten im Bundestag. Auch wenn jetzt alle schon glauben, die Bundestagswahl ist verloren, mag alles sein, uns braucht es da trotzdem. Und ich sehe, dass wir dafür kämpfen müssen. Und ich sehe, dass wir immer mehr bestätigt werden an der Einstellung. Ja. Es ist absolut unglaublich, was da bei Steinbrück gelaufen ist. Und ich finde, man darf sich da auch gar nicht aufs Monetäre alleine beschränken. Was er da an 10.000, 20.000 Euro für einen so einen Vortrag bekommen hat, gut soll er darstellen. Man muss aber auch sehen, dass er in 3 Jahren, ich meine, fast 300 Termine wahrgenommen hat zu Vorträgen, wo er zwar kein Geld direkt für gekriegt hat, was natürlich aber trotzdem Gefälligkeiten auslöst. Und er hat ja ein normales Bundestagsmandat. Wenn ich mir überlege, wenn ich in 2 Jahren 300 Termine wahrnehme, wie viel Zeit bleibt für meine Bundestagsarbeit? Deshalb fordern wir ja auch, dass nicht nur die geldlichen Vorteile dargelegt werden, sondern dass auch der zeitliche Umfang von Nebentätigkeiten dargestellt werden muss. Ganz wichtiger Punkt, ist in England übrigens schon gang und gäbe. Muss da gemacht werden, weil da ist auch zu viel Schmuggel laufen. Dazu haben wir übrigens auch einen Antrag. Kommt. Wir kommen wieder zurück. Das wir, passt heute, das ist, wir sind nicht abgesprochen, das läuft gerade wirklich einfach so. Muss ja, mal sagen. Ja, ja, ja. Genau, wir haben einen Antrag, den stellt der Michel Marsching gleich vor. Ich habe mir schon wieder überblättert. Und zwar geht es da um Abgeordnetenbestechung an der Stelle. Moment, ich finde es gleich, Ist ein wunderschöner Antrag. Der hat der Dietmar Schulz erarbeitet. Da geht es darum, dass die Mitglieder des Landtages, wenn sie denn Leute einstellen, auch darlegen müssen, ob sie im 3. oder 4. Grad mit denen verwandt sind. Und dass das mal gar nicht geht, weil das sind Vettern. Und das mit dieser Vetternwirtschaft wollten wir nicht. Ja, genau. Na? Da hatte ich ja neulich schon ein Gespräch mit dem Michel Marsch, weil der Antrag war ja schon mal da. Der ist ja in den Ausschuss gegangen, kommt jetzt wieder. Ne? Kommt jetzt wieder und wird auch abgelehnt. Wie alle unsere Anträge. Das ist übrigens großartig. Speziell der PRISM-Antrag, der ist heute abgelehnt worden, also unser PRISM-Antrag. Die SPD hat einen eigenen Antrag eingebracht, der so zu 2 Dritteln unsere Sachen mit beinhaltete und 1 Drittel nichts weiter Neues dabei hatte. Nur kurz für die Aktennotiz. SPD ist die Partei, die im Bundesrat nicht Nein gesagt hat zur BDA, ne? Ach, du meinst das? Ja, richtig. Das war die Partei, die hier hoch und heilig im Landtag versprochen hat, hey, wir setzen uns mit allen Mitteln dafür ein, dass BDA niemals durch den Bundesrat kommt, und die dann gesagt hat, oh, wir hören gerade mal nicht zu. Und dann ist es im Bundesrat passiert. Unglaublich. Wo der Minister auch noch dieses Achtungpapier geschrieben hat, ne? Ja, gut, das Achtungpapier wird dem Minister geschrieben, dem Innenminister Jäger. Da ist ihm halt eine Vorlage vorgegeben worden mit Achtung, Sicherheit, ne? Mhm. Und das ist halt, geht gar nicht. Also da hat sich diese Innenministerklientel, die anscheinend parteiübergreifend, sobald sie Innenminister werden, nur noch Sicherheit durch den Kopf tickern haben, und Sicherheit erreichen, koste es, was es wolle. Und damit diesen Terroristen, die ja einfach nur wollen, dass wir unsere Lebensweise ändern, sowas von in die Karten spielen, das verstehe ich nicht. Da muss man einfach, das muss man sich doch mal überlegen. Also ich weiß nicht, durch welche Gehirnwäschemaschine die gehen, aber sobald die Innenminister geworden sind, sind die noch trainiert. Schlimm. Ja, ja. Wir haben mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, ja, Polizisten hier und keine Linken und so, hast du nicht gesehen, aber logisch. Wer wirklich richtig links ist, der wird sich kaum auf eine Polizeistelle bewerben. Wahrscheinlich werden auf Innenministerpositionen auch nicht unbedingt, ne, die Liberalen gesetzt. Das eine bedingt wahrscheinlich das andere. Trotzdem, also erstmal gibt es in der Polizei schon viele Statistiken. Wahrheit ist übertrieben, klar. Ja, beim Innenminister mag man auch davon ausgehen, dass man eher diejenigen nimmt, die mehr auf Law and Order stehen. Wobei, ich habe auch immer den Eindruck, wenn die dann erstmal Minister sind, dann wird es immer schlimmer, jedes Jahr. Ich glaube, die haben nur Berater, die denen sagen, hier noch ein Gummiknüppel, da noch eine Überwachung. Schlimm. Also verstehe ich nicht. Ja gut, wenn der oberste Chef der Polizeigewerkschaft schon durchs Land zieht und sagt, wir brauchen das alles, ne? Ja, genau. Dann möchte ich unseren Polizeigewerkschaften an der Stelle mal nahelegen, wenn sie so Politik betreiben möchten durch ihre Ständevertretung, dann möchten sie ihre Ständevertretung bitte in Parlamente wählen. das ist der richtige Punkt dafür und der richtige Ort dafür. Dann können wir da auch gerne nochmal weiter drüber diskutieren. Und ansonsten sehe ich nicht unbedingt, dass die Ständevertretung oder eine Gewerkschaft sich an der Stelle in Sicherheitspolitik einzumischen hat. Ja, die sollen sich für die Belange der Polizei einsetzen, dass da gute Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen herrschen, wo damit rechtfertigt ist. Ist aber egal, komm, wir schweifen schon wieder ab. Natürlich. Du hattest darüber gesprochen, wie haben sich die anderen Fraktionen verhalten zu unseren Anträgen? Ja, das war der Bullshit-Bingo-Zettel. Es ist halt jedes Mal so, dass unsere Anträge möglichst abgelehnt werden. Nicht, weil sie inhaltlich schlecht sind. Das wird dann zwar oftmals vorgeschoben. Mhm. Es ist zu technisch, das ist zu dünn. Sie fordern zu viel, auch schon mal in einem Satz, kein Problem. Mhm. Distortion fehlt, ich weiß nicht. Da haben wir inzwischen Bullshit-Bingo-Zettel draus gemacht. Ich glaube, Michelle hat heute gewonnen. Müsste ich nochmal nachfragen gleich. Das habt ihr jetzt nicht echt gemacht, oder? Doch, sicher. Natürlich. Schön. Nach einem Jahr hat man ja seine Erfahrung gesammelt. Und hier bei dem Prism-Antrag war es auch wieder das Gleiche. Die FDP hat sich zumindest nochmal enthalten. SPD und Grüne zwischendurch auch. Wir hatten ja Einzelabstimmung, also die einzelnen Punkte des Antrages. Mhm. Was übrigens ganz spaßig war, wir waren selbstverständlich mit fast allen im Plenum vertreten, so wie ganz oft. Bei der CDU waren nur knapp über 20 Leute da. Wären noch zwei Leute mehr essen gewesen, hätten wir den Antrag trotzdem durchgekriegt, weil sich die anderen enthalten haben. Von 67 ist das verdammt traurig, wie viele Leute nur bei der CDU da sind. Durchgekommen ist dann der Antrag, der Entschließungsantrag der SPD, der kurzfristig noch eingereicht worden ist, der wie gesagt zwei Drittel von unserem Text enthält. Ist schon ein bisschen bitter. Also... Ja, das ist halt so das übliche Politikgerange, wo es nicht darum geht, ob die Idee gut ist, sondern... Es geht nicht um konstruktive Politik, an Sachen orientiert geht es gar nicht drum. Es geht nur um Krawalle und hier, mein Antrag ist durchgekommen, jetzt kann ich mir dafür einen drüber kloppen. Also ist schon traurig. Also von der eigentlich angedachten Politik der offenen Hand, der Einladung, der konstruktiven Politik, wie das hier im letzten Mai von Hannelore Kraft sehr, sehr lautstark propagiert worden ist, ist zurzeit leider sehr, sehr wenig über. Mhm. Ich hatte mit einem Mitarbeiter mal gesprochen, so nach, weiß ich nicht, 4-5 Monaten, als sie hier drin war. Und der sagte, zu der Zeit, wo es eine Minderheitsregierung war, wo sie sich wirklich um mehr bemühen mussten, wäre das wohl wirklich auch konstruktiv gewesen. Aber sobald sie wieder ihre normalen Machtverhältnisse hatten, ist es wieder dieses alte Spielchen, wir sind der Machtblock und ihr könnt... Machen, was ihr wollt. Richtig. Genau. Ja, es ist genauso gekommen. Also am Anfang hat man noch gemerkt, sie kommen aus dieser Minderheitenregierung. Sie haben so ein bisschen die Mechanismen, wie Demokratie funktionieren sollte, erkannt und versuchen, die so ein bisschen teilweise weiterzumachen. Haben dann festgestellt, nee, das ist uns zu viel Arbeit. Lass uns das einfach durchstimmen. Und das ist einer Demokratie einfach nicht würdig. Ja. Das ist einfach nicht Sinn und Zweck von so einem Parlament. Wenn wir es so machen würden wollen, dann können wir auch gleich sagen, pass mal auf, wir haben die Wahlen, wir haben hier eine regierungstragende Koalition und die anderen können alle nach Hause gehen. Ist billiger. Vielleicht ist die CDU deswegen nicht mit einem Mann vertreten. Ja, aber dann sollen sie ihre Mandate zurückgeben. Ist nicht so teuer für den Staat. Das stimmt aber dann. Ja. Gut, ich denke, wir haben... Apropos teuer, kleine Ankündigung noch. Gerade noch telefoniert. Es wird ja immer davon gesprochen, die Bild-Zeitung populisiert das ganz gerne, schrecklich, dass Demokratie so teuer ist. Mhm. Die Piraten sind nur die Lehrlinge, völlig lächerlich. Beispiel von den 50 Tagesordnungspunkten sind, glaube ich, 15 von uns. Dafür, dass wir die kleinste Oppositionsfraktion sind, haben wir schon ganz schön viel zum Politikbetrieb beigetragen. Das ist nicht in allen Plenartagen so, aber es ist schon verdammt oft so, dass viele Impulse von uns kommen. Mhm. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir hier schon ziemlich auf Augenhöhe. Aber, kleine Ankündigung, wir wollen jetzt über die Sommerpause mal visualisieren, was Politik wirklich kostet, vor allen Dingen im Zusammenhang damit, wie die Wirtschaftsleistung in Deutschland sonst aussieht. Also wir werden visualisieren, wie Deutschland ganz normal aufgeteilt ist in Länder und werden dann mal darstellen, was das die entsprechende Landesvertretung an Geld kostet. Mhm. Ihr kennt das mit diesen lustigen Flächendarstellungen. Und dann werden wir mal schauen, welches große Unternehmen hat denn den Sitz in diesem Bundesland, DAX 30 Unternehmen vielleicht, und was machen die für einen Umsatz? Und dann wird man sehen, befürchte ich, dass die Kachel, die Demokratie symbolisiert, im Gegensatz zu der Kachel, die Wirtschaft symbolisiert, wahrscheinlich sehr viel kleiner ist. Ist anzunehmen. Ja. Also, Das ist wie mit Edward Snowden. Wir haben es immer gesagt, wir haben es vermutet und haben den Beweis gekriegt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Sagen wir es mal so. Genau. Und das werden wir jetzt machen, das werden wir darstellen, möglichst zügig. Mal schauen, ob es jetzt, wie schnell das klappt. Aber das ist eins der Projekte, was wir noch anschieben werden. Gut, alles klar. Ja. Wir müssen sowieso jetzt demnächst, es ist seit direkt mit der Sommerpause gestartet, jetzt steht die nächste Sommerpause an. Eigentlich müsste man, ihr habt das ja schon mal gemacht zum Wahltermin, aber so mal wirklich aufgearbeitet, ein längeres Gespräch darüber machen, was in diesem Jahr so wirklich alles gelaufen ist. Da brauchen wir kein längeres Gespräch, da brauchst du verdammt viele Festplatten. Bei Piraten zu Hause ist es ja so, wir drehen uns ja nie um und schauen, was haben wir geschafft. Wir sehen ja immer nur den Berg an Aufgaben, der noch vor uns liegt. Ja. Und wir haben jetzt wirklich, da vielen Dank übrigens an das Presseteam, die haben sich mal einfach umgedreht und geschaut, was wir alles schon geschafft haben. Haben diesen Flyer gemacht, haben geschaut, was für Anträge sind durchgekommen, was für Punkte haben, welche Punkte haben wir eingebracht, die dann von anderen übernommen worden sind, damit sie dann durchkommen. Mhm. Und das ist verdammt viel gewesen. Also mag man kaum glauben. Wo findet man den Flyer? Den Flyer findet man hier bei uns. Kommt uns alle besuchen, das geht immer toll. Ich glaube aber auch auf der Webseite ist eine entsprechende Kategorie da. Piraten wirken. Ich glaube sogar eine eigene Webseite. Müsst ihr mal schauen. Das ist ganz schön aufgebaut und da kann man sich mal einfach informieren, was wir alle schon geschafft haben. Gut, lassen wir es so stehen. Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken, dass du dir die Zeit nimmst. Ne? Das ist jetzt ein neuer Trip bei euch, ne? Das war ich in letzter Zeit öfters. Ja, ich sage das immer gerne. Ne? Ja, ich habe ja jetzt gerade ein Arbeitgebergespräch hier. Ich habe mein Jahresgespräch hier mit meinem Souverän. Alles gut. Ja, genau. Alles klar. Dann zurück mit dir ins Parlament, damit du arbeitest. Ja, danke, Bert. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.